Guten Tag, liebe Fernsehnation. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben wie immer in der Nacht von Freitag auf Samstag eine offene Themensendung, eine offene Themenshow. Ihr könnt mich ganz einfach anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0800 5678 110. Das war die Faxnummer. Nochmal, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ich begrüße ganz herzlich Josef auf der Leitung 7, 38 Jahre alt. Ja, grüß dich. Ja, hi. Grüße dich auch. Also ich habe euch schon ein paar Mal zugehört, wenn ihr da so ein bisschen über Gangbang gesprochen habt. Ja. Und habe auch schon x-mal versucht anzurufen, weil das hört sich bei euch immer so geheimnisvoll an. Nein, wir reden da ja ganz offen drüber. Nee, um dran zu kommen, meine ich. Ach so. Weißt du, also du gehst einfach nur ins Internet und tippst www.gangbang.de und dann bist du schon im Club drin. Ach so, einfach geht das. Also ich habe vor einem halben Jahr mit deiner Sendung das mal mitgekriegt. Ja. Und bin eigentlich durch dich erst dazu gekommen. Auch auf den Geschmack gekommen? Ja, ich habe erstmal nur Neugierde, wurde erstmal geweckt. Ja. Ja, und dann bin ich ins Internet gegangen und habe mal da www.gangbang eingetippt. Mhm. Und dann war ich schon mitten im Club drin gewesen. Habe ich angemeldet und jetzt habe ich da schon viermal mitgemacht. Das ist echt eine klasse Sache. Du Schwein, das hast du ja schon mehrfach mitgemacht. Wie du Schwein, das hat meine Frau auch gesagt. Was hat deine Frau gesagt? Du Schwein, genau wie das, du. Das hat deine Frau gesagt? Ja. Und was sagt die jetzt? Ja, jetzt guckt sie sich die Videos ab und zu mal an, die ich dann immer mitbringe. Nee, jetzt im Ernst, du bist verheiratet. Ja. Und du gehst auf Gangbang-Partys. Gerne sogar. Und deine Frau weiß davon und lässt dich gehen. Ja. Und toleriert das auch. Ja, hör mal, wir sind in einer modernen Zeit. Ja. So verschnörkelt sein, so. Das ist ja furchtbar mit dir. Du siehst noch so jugendlich aus und kriegst die Zähne manchmal so auseinander, wenn die Frauen dir berichten, was sie für gerne für Sachen machen. Ja, ich bin natürlich da ganz entsetzt und schamhaft, da ich ein alter Moralist bin. Ja, furchtbar. So, jetzt erzähl du, also deine Frau toleriert es, mag in ihr vorgehen, was auch immer. Ja. Erzähl uns, was du da so erlebst auf deinen Gangbang-Partys. Ja, also erstmal muss man in dem Club Mitglied werden. Ja. Und dann kriegt man da regelmäßig so eine Art Zeitschrift zugeschickt. Ach, so organisiert ist das sogar? Ja, ganz cool eigentlich, so, weißt du? Das ist so ein bisschen wie dieses, darf man das sagen, ja, Happy Weekend, so in der Art. Ja, die Insider wissen jetzt Bescheid. Aha, okay. Ja. Naja, auf jeden Fall so, aber eben noch viel größer. Das kann man irgendwie gar nicht so beschreiben, weißt du, weil jedes Mitglied darf auch gratis da drin eine Annonce aufnehmen in diesem Club. Und so kommen die Kontakte zusammen. Keine langen Vorreden. Erzähl mir, wie so eine Party abgeht. Ja, die Party, die geht so ab, dass du also erstmal angeschrieben wirst, ob du da mitmachen möchtest. Du wirst also gefragt. Und aufgrund dessen, dass da natürlich einige tausend Mitglieder sind, ist die Auswahl dann natürlich dann doch gesetzt. Also du kriegst im Prinzip nur höchstens so 10, 15 Mann irgendwie so in einen Raum rein. Ja. Mehr wollen die Damen nicht haben. Und, du musst jetzt mal abstrahieren, dass sehr viele Zuschauer und Zuhörer nach wie vor nicht wissen, was das ist. Deswegen bitte ich, das ein bisschen genauer mal zu beschreiben. Also es findet in einem Raum statt. Ah, du wolltest jetzt Gangbang erklärt haben? Ja, na, das ist zum dritten Mal. Nein, das weiß ich. Ja, vielleicht, aber es gibt ja viele, die immer wieder dazukommen. Also Gangbang heißt eigentlich, dass eine Frau in dem Raum drin ist und die bekommt dann den Spaß von circa, sagen wir mal, 10 Männern. Und die wünscht sich da, was sie, und die kriegt auch alles, weißt du? Jetzt, ich möchte es mir plastisch vorstellen, wenn du da nun in diesen Raum kommst, sind dann die anderen Männer schon da, ist die Frau da, wie geht das? Oh, das ist unterschiedlich, man trifft sich eigentlich vorher schon, da trinkt man erstmal einen Kaffee oder ein bisschen Sekt oder alle, so. Alle, die Männer und auch die Frau? Auch die Frau, klar, also das ist da ganz ungezwungen. Da ist man aber noch angezogen und man redet über Gott und die Welt und so weiter. Zum Beispiel, genau, erstmal kennenlernen, beschnuppern und dann guckt die Frau sich die Leute nochmal an. Man muss, ja klar, logisch, ne? So, und dann, normalerweise, also ich habe noch nicht erlebt, dass ein Mann wieder gehen musste. Ne? Ja, und dann wird man erstmal alles, gehen alle Männer und die Dame duschen. Ja, und dann geht's los irgendwie. Dann gehen wir in den Raum rein, da läuft ein bisschen Musik. Alle gemeinsam? Oder kommt die Frau erst, wird die es großartig später erst reingeführt? Nee, das stellst du dir jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Ja, das ist einfach so, als wenn du mit deiner Freundin ins Bett gehst, nur eben, dass 9 Männer mehr dabei sind. Ja. Und dann habt ihr eine große Spielwiese, ein großes Bett. Ja, das sind immer unterschiedlichste Räume. Manchmal ist das in einem Club, manchmal ist das privat. Ja. Kann man jetzt so genau nicht sagen. Und dann vergnügen sich so viele Männer mit der einen Frau. Frage jetzt an dich als Mann, ist das nicht ein bisschen ja, behindern mit so vielen, du kommst ja gar nicht richtig ran. Du kommst ja mal ganz kurz vielleicht nur mal ran. Mit so vielen Männern. Oder hast du auch so eine bi-erotische Art, dass sich das auch antun, mit so vielen erregten Männern zusammen zu sein? Nicht unbedingt, aber ist auf jeden Fall nicht von Nachteil. Also es ekelt mich nicht an, wenn da so viele Männer sind, auf jeden Fall. Weil die Männer sehen im Prinzip auch nicht schlecht aus. Das sind nicht so dicker Bauch und dicker Bart oder so. Ne? Aber wäre es für dich, ich gehe mal davon aus, es hört sich so an, für dich als alte Heterosocke, nicht interessanter, wenn da vielleicht dann 20 Frauen wären, die sich mit dir beschäftigen? Ja, das könnte ich ja auch haben, wenn ich in irgendeinen Club gehe, wenn ich ins Traumland gehe, weißt du? Ja. Da geht's ja nicht drum. Es geht ja um Gangbang und das mal mitzumachen. Was tönt dich ja gerade der Clou? Ja, was tönt dich denn an dieser doch sehr ausgefallenen Praxis, worüber viele Leute die Nase rümpfen? Aber ich sage immer, wenn alle das freiwillig machen, ist das in Ordnung. Cool. Was tönt dich da besonders dran an? Also erstmal, dass es was Besonderes ist. Mhm. Ja, also der Reiz daran, dass du da irgendwas machst, was sonst überhaupt kein Schwein mitmacht. Mhm. Und wenn du einmal dabei gewesen bist, dann wirst du immer wieder mal mitmachen. Mhm. Ja, das ist eben einfach ein ganz besonderer Reiz. Und die Frauen, die dann dabei sind, die sind einfach besonders geil. Wie soll ich das sagen, so über den Sender hier? Ja, die sind natürlich besonders drauf. Das sind richtige Frauen. So. Ich habe ja das Vergnügen gehabt, eine schon persönlich kennenzulernen. in meiner Talkshow Domian Extra. Die hat mir das natürlich auch so erklärt, dass das für sie der Inbegriff der sexuellen Lust ist, von so vielen Männern verwöhnt zu werden. Und das ist schon ein halbes Jahr her ungefähr, ne? Nee, das war vor Ostern. Keine Ahnung. Ja. Ich habe auf jeden Fall ungefähr vor einem halben Jahr mal deine Sendung gehört. Ja. Da habe ich das erste Mal das Wort Gangbang mitgekriegt. Ja. Bin ins Internet www.gangbang eingetippt und da war ich schon im Club drin. Jetzt muss ich dich aber auch fragen, darüber haben wir letztens damals auch gesprochen, spielt das Thema Safer Sex eine Rolle? Ja, eine große sogar. Ja. Auf jeden Fall. Also es passiert alles nur mit Gummis? Ausschließlich, ja. Ja, sonst würde ich da auch echt nicht mitmachen. Mhm. Also da kriege ich Ärger mit meiner Frau. Ja. Wie lange dauert dann so eine Session, so eine Aktion? Also willst du das jetzt mit Sekt trinken oder einfach nur das Bummel? Sagen wir mal alles, vom Anfang bis zum Ende. Also das Ganze ist echt eine ganze Nacht. Das fängt abends in der Regel so um 8, 9 Uhr an, je nachdem wo das jetzt ist. Das ist auch manchmal eine ziemlich lange Anfahrt. Und dann wird erstmal so ein bisschen, getrunken, ein bisschen Sekt trinken und so weiter. Und dann geht die ganze Aktion los. Das würde ich sagen, ist auch nochmal so 2 Stunden. Mhm. Und danach ist auch noch ein bisschen Smalltalk. In der Regel wird noch ein Film gedreht. Ja, da wollte ich dich auch ansprechen. Du sagst, du bringst den Videofilm für deine Frau sogar mit nach Hause. Ja, genau. Also da wird in der Regel noch ein Film beigedreht. Den kriegst du zwar nicht unbedingt direkt mit, weil der wird dann auch noch als Kopie rausgegeben, aber sonst kriegst du nachgeschickt, so, weißt du? Und deine Frau guckt sich dann tatsächlich mit dir zusammen diesen Film an? Ja, die lernt da daraus, klar. Wie will die das auch mal machen? Traut sie sich wohl nicht so ganz. Turnt euch beide das denn gemeinsam an, wenn ihr diesen Film dann nochmal seht? Ja, auf jeden Fall. Ich denke, danach geht bei uns irgendwie nochmal so richtig die Post ab. Aber nochmal gefragt, sie ist nicht eifersüchtig und sie fühlt sich nicht gekränkt dadurch, dass du das machst. Nee. Also aus dem Alter sind wir raus. Ich bin schon 38. Naja, ich würde platzen vor Eifersucht, wenn ich deine Frau wäre, ja. Nee, ich komme doch immer wieder nach Hause. Ja, klar, trotzdem. Wie oft machst du es? Ja, ich habe es jetzt schon 4, 5 Mal habe ich schon gemacht jetzt im halben Jahr. Immer eine tolle Sache für dich, immer ein Highlight. Auf jeden Fall, ja. Ja, also deine Frau ist damit einverstanden, du bist damit einverstanden. Die Frau, die benutzt wird, ist damit einverstanden. Alle noch anderen. Mehr sogar. Ja, also was wollen wir mehr? Insofern finde ich die Sache völlig in Ordnung, die du da machst. Und da kann man moralisch argumentieren, aber ich finde es in Ordnung und habt euren Spaß. Ihr schadet niemandem. Ja, ganz genau, so sehe ich es auch. Viel Spaß weiterhin. Auch dir, ne? Tschüss, Josef. Ciao. Tschüss. Nun sprachen wir mal wieder über Gangbang, was ich ja gerne tue. Linda! Linda! Hallo? Mensch, wie alt bist du denn? Ich bin 16. 16 Jahre, also so einen schönen Namen. Ja. Ich finde den schön. Naja. Findest du nicht? Es geht so. Ja, er klingt so schön altmodisch. Linda, was ist dein Thema? Ja, ich bin jetzt halt irgendwie schwanger. Du bist schwanger? Ja. Wie ist denn das passiert? Ja, wie das halt so passiert. Ja, aber das passiert ja dann... Ja, ich hatte halt die Pille und war dann halt irgendwie nicht so. Hat halt irgendwie nicht genützt und jetzt... Ach, du hast die Pille passiert. Du hast die Pille genommen. Wer ist der Erzeuger? Ja, so eigentlich so mein Freund. Eigentlich so dein Freund? Ja. Bist du nicht ganz sicher? Ja, doch, das ist halt eher so... Das ist halt nicht so eine wirkliche Beziehung. Ach so, deshalb eigentlich. Halt nur so manchmal. Und Wie lange beschäftigt ihr euch schon miteinander? Schon ein halbes Jahr ungefähr. Aber es ist keine große Liebe? Nein, auf keinen Fall. Das ist natürlich eine heikle und eine tragische Sache. Du nimmst die Pille und das ist dann trotzdem passiert. Ja. In welcher Woche bist du? Ja, also jetzt Mitte 8 ist das ungefähr, so ein zweiter Monat irgendwo da drin. Wie planst du dich jetzt zu verhalten? Ja, ich will das auf keinen Fall haben, weil ich meine, das ist noch, ich habe ja noch ein ganzes Leben vor mir und ich kann ja nicht, das geht nicht. Mhm. Was sagen deine Eltern? Ja, die wissen es nicht. Die wissen das nicht? Wer weiß es denn überhaupt? Ja, halt, mein Freund weiß es, meine beste Freundin und ich nehme mal an, der beste Freund von meinem Freund. Mhm. Und warum hast du es deiner Mutter noch nicht erzählt? Ja, weil ich bin da im Moment, ich werde im Moment selber nicht fertig und ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie die reagiert. Und was schätzt du denn? Wie schätzt du denn deine Mutter ein, wie sie oder deine Eltern, wie die reagieren? Ich denke mal, meine Mutter wird lockerer reagieren, aber mein Vater, der wird, keine Ahnung. Wie ist dein Verhältnis denn zu deinen Eltern? So allgemein? Ja, eigentlich so gut, aber ich habe halt gar keine Vorstellung davon, wie die das aufnehmen können, weil das jetzt ganz alles ganz komisch und alles neu und das ist ganz seltsam. Weißt du, Linda, wenn du jetzt gesagt hättest zu mir, ich habe kein gutes Verhältnis zu meinen Eltern, ich streite mich immer mit denen oder die nerven mich ab oder so, dann hätte ich was ganz anderes gesagt als das, was ich zu dir jetzt sage. Du bist erst 16 Jahre alt und bist in einer sehr heiklen Lebenssituation. Und ich garantiere dir, dass deine Eltern dich nicht fertig machen, sondern dass deine Eltern zu dir halten werden und dass deine Eltern gemeinsam mit dir beraten werden, wie das Beste oder das Richtige zu machen ist aus der Situation. Deswegen möchte ich dich wirklich sehr, sehr ermuntern, mit deinen Eltern, mit deiner Mutter zu sprechen darüber. Und zudem vielleicht auch vielleicht mit ihnen zusammen oder auch alleine zu sehen, dass du eine Beratungsstelle aufsuchst. Pro Familia, kennst du wahrscheinlich, ja, ne? Klar. Und das möglichst bald alles jetzt auch in die Wege leitest. Ja. Und wenn ich jetzt abtreiben würde, dann müsste ich aber ein Einverständnis von meinen Eltern haben, gell? Das glaube ich nicht, aber ich bin dennoch der Auffassung, dass du besser fährst, wenn du dich mit deinen Eltern berätst. Du bist denn schon 16 Jahre alt, insofern haben die Eltern da kein Vetorecht. Mhm. Wieso hast du mich angerufen? Ja, weil ich musste halt irgendwie irgendwas, da ich brauche halt irgendjemand jetzt, der mir irgendwie dazu was sagen kann. Hast du denn eine Weile hin und her überlegt und auch mal vielleicht ein paar Tage mal gedacht, ich behalte das Kind? Ja, schon. Ich meine, kleine Babys sind total goldig, aber es wird dann halt auch größer und wenn es dann halt so 3 oder so ist und mir dann halt den ganzen Tag um die Ohren hüpft und ich meine, ich will ja auch weggehen Wochenende und das ist dann alles nicht so. Du bist ja nur sehr jung noch, ne? Ja. 16 Jahre. Also liebe Linda, ganz schnell jetzt was tun, nicht die Tage verstreichen lassen, eine Beratungsstelle aufsuchen und vertrau dich deinen Eltern an. Ja. Ich bin sicher, das wird gut sein und es wird dir auch ein Stein vom Herzen fallen. Okay. Ja? Okay. Alles Gute, auf das ihr richtig entscheidet. Ja, dir auch mit deiner Linda. Dankeschön. Tschüss, okay. Linda. Tschüss. Weiter geht es mit Andreas und Andreas ist 15. Hey, Andreas. Ja, hallo, Domian. Hallo, Andreas. Hallo. Na, was ist los? Ja, ich hab ein Problem. Also, ich möchte gerne über sexuellen Missbrauch reden. Ja. Warum? Ja, und weil hier in Deutschland wird das viel zu lasch bestraft. Also, die Täter kriegen viel zu niedrige Strafen. Strafe und das ist, finde ich, eben nicht so gut. Ja, ich bin da deine Auffassung. In den meisten Fällen ist das so. Oder fast immer ist es so, dass sie viel zu harmlos bestraft werden. Nun bist du als 15-jähriger Junge da so engagiert in diesem Thema. Warum? Ja, ich bin selbst missbraucht worden. Von wem? Von meinem Stiefvater. Von deinem Stiefvater? Ja. Wie alt warst du da? 12. Und wie oft ist das vorgekommen? Zweimal. Hat er dich zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja, er hat mir an meinen Geschlechtsteilen eben rumgespielt, rumgeleckt. Ja, und es ist eben nicht nur das gewesen, es ist auch schon davor passiert, aber nicht mit mir. Aber das ist jetzt nicht das, was auf das ich hinaus will. Hast du denn bei ihm auch solche Sachen machen müssen an seinen Geschlechtern? Nein, ich zum Glück nicht, weil wenn ich das jetzt nicht so schnell meiner Mutter gesagt hätte, dann wäre es der ist schlimmer gekommen. Dann hätte er dich zu noch schlimmeren Dingen gezwungen, meinst du? Ja, bestimmt. Wir hatten jetzt die Verhandlung und... Ich habe noch eine Frage, Andreas. Du hast es dann recht schnell deiner Mutter gesagt. Nach zwei Tagen, also... Mhm. Hat deine Mutter es dir gleich geglaubt? Ja. Also es war zu der Zeit, da war deine Mutter mit diesem Mann zusammen, ne, verheiratet? Ja. Mhm. Und wie ging das dann weiter? Gab es da einen riesen Krach in der Familie? Also meine Mutter hat erstmal meinen Stiefvater erstmal gefragt, was ist jetzt, stimmt das? Mhm. Er sagt, nein, aber sie wusste, dass das stimmt. Also ich erzähle auch eigentlich nie Blödsinn. Mhm. Und es ist auch schon mal passiert, schon vor Jahren, aber eben nicht mit mir. Und das auch so abgestritten. Und mit wem ist es da passiert? Das möchte ich nicht so sagen jetzt. Also okay, aber das ist damals auch rausgekommen, ja? Da hat meine Mutter das sogar auf frischer Tat ertappt. Ach so, ist ja damals schon angezeigt worden? Nein, meine Mutter hat dann eben mit ihm gesprochen und er hat gesagt, ich mache das nie wieder, ich mache eine Therapie, hat er auch gemacht, aber nur zweimal und dann hat er es abgebrochen. Und dann hat er es bei dir wieder gemacht und ja. Gott sei Dank sind nicht noch schlimmere Dinge passiert. Ja. Jetzt hast du gerade schon die Andeutung gemacht, gab es eine Verhandlung? Ja. Wann gab es die Verhandlung? Das war dieses Jahr Januar. Ja. Und wie ist die ausgegangen? Ja, er hat nur 2 Jahre auf Bewährung. Auf Bewährung nur? Ja. Mhm. Ja, und ja, Schmerzensgeld, ja. Aber ist eben nicht das Wahre. Er hätte lieber 2 Jahre kriegen sollen. Mhm. Darf ich fragen, wie hoch das Schmerzensgeld ist? Ja, für jeden, also zusammen 5.000 Mark. Ja, das ist ja nicht viel. Ja. Das ist nicht viel. Wie war denn das für dich in dieser Verhandlung? Musstest du da auch viel erzählen? Und also es wurde so erspart, weil wir wollten das für die Öffentlichkeit machen, dass jeder reinkommen konnte. Und der Anwalt von meinem Ex-Vater, die haben dann gesagt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen das lieber zum Schutz der Kinder, aber das war nicht wahr. Der wollte das zum Schutz für ihn. Das Täter, ne? Ja. Mhm. Und da war eben das Ganze eben von der Öffentlichkeit ausgeschlossen. Mhm. Ja, und... Musstest du denn dann viel erzählen vom Gericht? Also, ich musste nichts erzählen, aber ich hätte, wenn es gekommen wäre, hätte ich es erzählt. Also, warst du denn dabei während der Gerichtsverhandlung? Also, wo er was gesagt hat, nicht. Zum Schluss war ich aber dann dabei, wo er dann das Urteil gesagt bekommen hat. Mhm. Dich hat man dann vorher bei der Polizei verhört, ne? Und hat verhört, du hast erzählen müssen und können. Ja. Mhm. Und es wurde auch ein Gutachten gemacht. Mhm. Ja, und... Andreas, was hättest du denn für die richtige Strafe angesehen, wenn du hättest entscheiden können? Also erstmal keine Bewährung gekriegt, also überhaupt keine. Und über 3 Jahre hätte er mindestens sitzen sollen. Also es ist schon gut so, 3 Jahre. Das wäre gut gewesen, ja. Ne? Mhm. Aber... Wenn du jetzt daran zurückdenkst, das liegt ja nun 3 Jahre zurück ungefähr, hast du für Empfindungen, wenn du an diese Tat denkst, was er da gemacht hat mit dir? Ja, sehr schlecht, also mir ist es dann eben nicht so, mir ist es mulmig, also ich finde das irgendwie abartig. Mhm. Empfindest du auch großen Ekel vor diesem Mann? Ja. Mhm. Auch irgendwie ein bisschen ein Hassgefühl? Ja, sehr. Ja, sehr. Mhm. Wie war denn das dann, nachdem das dann aufgeflogen war, hat deine Mutter sich gleich von ihm getrennt? Ja, er sollte, meine Mutter hat ihn rausgeschmissen dann erstmal. Mhm. Also, und im Gerichtssaal, wo er dann das Schlusswort sagen sollte, hat er dann erzählt, ja, es tut mir alles sehr leid und mit einem Grinsen im Gesicht, dann hätte ich ihn schon richtig ins Gesicht hauen können. Mhm. Also er hat es zugegeben, aber also, mit einem hämischen Grinsen. Ja, er hat alles zugegeben, hat sich auch entschuldigt, aber mit so einem Lachen und Er hat 2 Jahre Zeit gehabt, sich zu entschuldigen, aber er hat es nie gemacht, er hat es alle immer abgestritten, bis es dann zum Gerichtstermin kam, da hat er es zugegeben. Hast du den oder deine Mutter während der 2 Jahre mal gesehen? Also er wollte dann jemanden sehen, meinen kleinen Bruder, aber... Ist das sein Kind? Ja, aber... Es war vielleicht das Erste, aber dann, weil er eben es nie zugegeben hat, Hat deine Mutter ihn gar nicht in die Wohnung gelassen? Meine Mutter hat gesagt, ja, also das geht nicht mehr, also du wirst den Kleinen nicht mehr sehen. Gibt es denn außer dir und diesem kleinen Bruder noch andere Geschwister? Ja. Hat er die auch irgendwie? Ja, das. Da möchtest du nicht so drüber reden, ne? Ja. Okay. Also Andreas, ich bin ganz, ganz deiner Auffassung, dass diese Leute fast immer zu glimpflich davon kommen. Und der Fall, den du jetzt gerade gestellt hast, ist wieder ein Beweis dafür. Und das ist sehr traurig und man kann nur immer wieder appellieren an diejenigen, die das zu entscheiden haben, die Strafen höher zu schrauben. Aber man kriegt schon so einen Hals und so eine Wut, ne? Ja. Hast du danach, warst du bei einem Psychologen? Ja, ich bin zwar, aber das ist irgendwie nicht so, wie ich mir erhofft habe. Also es nützt mir nichts. Also ich weiß nicht, was da im Sinn ist. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich da jetzt nicht mehr hingehe, weil es nützt mir nichts. Was vermisst du denn? Was müsste denn passieren, damit es dir was nutzt? Ja, ich kann das irgendwie nicht... Immer wenn ich dann zurückkomme, ist das irgendwie so langweilig. Also ich rede da über sinnlose Sachen, dass ich denke da nur, wann kriege ich endlich die Zeit rum, wann kann ich nach Hause und danach denke ich. Redet ihr da gar nicht über diese Tat? Doch, die ersten 2 Sitzungen haben wir darüber geredet, aber dann ging es eben um andere Sachen. Ja, ging es eben um andere Sachen. Weiß deine Mutter das, dass du da nicht so zufrieden mit bist? Ja, ich habe da auch schon drüber geredet und meine Mutter hat das auch schon gesagt. Aber du hast für dich das Gefühl, da müsste noch was getan werden und da müsste dir noch jemand helfen. Ja, das ist eben, wo ich jetzt bin, ist nicht das Wahre. Weißt du, Andreas, dann würde ich wirklich an deiner Stelle mit deiner Mutter reden. Und sie bitten, dass sie dafür sorgt, dass du zu einem anderen Psychologen kommst. Wenn du nämlich so ein Gefühl hast, dann ist das Grund genug zu sagen, nein, ich will da nicht mehr hingehen. Du hast ja ein Bedürfnis, du möchtest ja gerne, dass da noch was mit dir weiter geschieht und dass man dir hilft. Und der kann das ja offensichtlich nicht. Ja, das ist eben schlecht. Ja, und deine Mutter kann da sicher helfen und die wird das ja auch ernst nehmen, wenn du das so sagst. Denkst du da oft dran, an das, was passiert ist? Ja, sehr eigentlich manchmal. Und wie, hast du da auch schon, weinst du dann auch schon mal oder hast du schlechte Träume? Ich denke eigentlich immer nur, warum passiert so ein Blödsinn und er kommt mit so einer kleinen Strafe davon und ich muss das Ergebnis davon tragen. Also ich muss die ganzen Probleme, die ich habe, bewältigen. Pass mal auf, Andreas. Ja. Ich finde erstmal, dass du ein ganz toller Junge bist. Und dass du schon sehr, sehr toll reden kannst über das, was dir da passiert ist mit deinem... Du bist ja nur erst 15 Jahre alt. Und ich sage das jetzt nochmal, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist. Sag deiner Mutti ganz eindeutig, dass du da nicht zufrieden mit bist, mit dem Psychologen. Die sollen für dich etwas anderes organisieren, damit du in gute Hände kommst und damit dir geholfen wird und damit der Schaden begrenzt wird, der angerichtet worden ist in dir. Ja, ich hab's dir auch schon gesagt. Heute Abend habe ich dir das schon erzählt, dass ich wirklich nicht mehr dahin gehen will. Die hat gar keinen Nutzen mehr für mich. Ja, und mal gucken. Wir können ja auch noch mal vereinbaren. Wenn deine Mutti das möchte, kann sie gerne auch noch mal mit einer meiner Psychologen reden und dann können die vielleicht gemeinsam noch irgendwie einen neuen Weg sich überlegen. Wir machen das mal so, wir werden dich gleich noch mal kurz anrufen und dann kann mein Kollege in der Redaktion das noch mit dir besprechen, ob ihr das wollt. Ja, okay. Ja, machen wir das mal so. Ja. Lieber Andreas, toll, toll, toll, dass du da rauskommst in der nächsten Zeit, dass du einen guten Psychologen findest und von Herzen alles Gute. Ja, danke. Tschüss, Andreas. Okay. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir 1.32 Uhr und jetzt machen wir eine kleine Pause. Die Sekunde, 1.33 Uhr, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian und wir sind heute ganz offen für eure Anliegen und eure Themen. Wenn ihr mit mir sprechen wollt, das ist die Telefonnummer, die ihr ganz einfach nur wählen solltet. 0800 5678 111, eine gebührenfreie Telefonnummer. 0800 5678 111. Und wenn ihr mir faxen wollt, die Faxnummer ist so ähnlich, 0800 5678 110. Herzlich willkommen, Markus, 90. Ja, hi. Du Arme, 19 Jahre, ne? Ja, 19, noch nicht, keine 99. Noch nicht 90. Nee, auch noch nicht 90. Nein. Erstmal Riesenkompliment, coole Show und danke. Kompliment, ich war im Soundgarden vor einigen Wochen, da warst du ja mit der Ella von Sinnen, war echt spitze. In Dortmund, ja, das war sehr, sehr toll. Ja, das war echt spitze. Das hat uns sehr gefreut, dass da so viele Menschen waren. Ja, war kaum Ausfall, ne? Ja, war echt cool. Anderthalb tausend Leute waren. Mein Gott, Respekt. Ne, echt spitze, muss ich sagen. Markus, um was geht's? Ja, also ich habe so ein kleines Problem mit meiner Freundin, also ich bin da echt zufrieden mit der Beziehung, ich bin jetzt seit 3 Monaten mit ihr zusammen und ist also eigentlich auch fast meine große Liebe, könnte man so sagen. Da gibt es nur ein Problem, sie hat einen ziemlich abtörnenden Bauch. Also, das ist also, die Figur an sich ist echt gut, aber da hat sie wohl ein kleines Problem mit. Hat sie einen Fettbauch oder was? Ja, man würde fast sagen Bierbauch. Ein Bier? Ja. Trinkt sie denn viel Bier? Nee, sie trinkt eigentlich gar nichts. Sie isst auch nicht besonders viel, aber es ist... Eine Veranlagung. Veranlagung, richtig. Mhm. Ja, und jetzt sind wir seit 3 Monaten zusammen und seit einiger Zeit gehen wir auch halt miteinander ins Bett. Mhm. Finde ich auch ziemlich normal, aber das Problem ist halt, ich komme dann meistens nicht so in Fahrt, wie sie das will und dann müssen wir uns vorher schon mal irgendwie so einen Hardcore-Streifen oder so angucken. Ne? Mhm. Mhm. Das ist so ein leichtes Problem. Und das liegt ausschließlich an dem Bierbauch der Freundin. Ja, es ist halt, also bei mir es hört mich einfach ab, ne? Und sonst generell findest du sie attraktiv? Ja, doch. Also sehr attraktiv eigentlich, ja. Gesicht, Brüste, Beine, also okay. Alles soweit okay. Also jetzt zwar nicht die Traummaße oder so, aber ist okay. Du hast gerade am Anfang gesagt, sie ist fast meine Traumfrau. Ja. Große Liebe. Ja. Also vom Charakter her und wie wir uns verstehen, ist echt super. Also Markus. Jetzt kommt's. Nein. Ja, nein. Deswegen habe ich das gerade nochmal so gefragt. Also ich könnte dich völlig nachvollziehen, wenn du sagst, da bahnt sich jetzt irgendetwas an. Ist eine neue Geschichte, die ich da habe. Ich kann nicht auf dicke Bäuche. Kein Mensch dieser Welt kann dir das ausreden. Ne? Ist so. Bitte um Entschuldigung bei allen Leuten, die dicke Bäuche haben, aber es gibt nun mal sowas. Nee, ist in Ordnung, klar. Ich könnte es auch nicht. Aber. Das ist jetzt das große Aber. Du liebst diese Frau. Ja. Und du sagst, diese Frau ist eine tolle Frau. Ja, und sonst findest du sie auch gut. Ja. Dann ist das scheißegal. Dann guck darüber hinweg. Dann beiß dich nicht in Gedanken fest an diesen Bauch. Ja, aber ja, gut, ich meine, ich habe ja das noch nicht unversucht gelassen. Und ich denke mir auch immer, es muss ja irgendwie mal klappen. Und wenn da weiter noch was, dass die Beziehung weiter bestehen soll. Guck mal, man kann so einen dicken Bauch ja vielleicht auch sehr lieb haben, sehr lieb kosen, weiß ich, wenn die Frau an sich toll ist und wenn es eine große Liebe ist. Ja. Wenn es nur eine Sexgeschichte ist. Nee, ist es ja nicht. Ja, eben. Das ist ja das Problem. Ja. Wie, und jetzt ihr junges Pärchen, drei Monate, zieht euch schon Pornos vorher rein, bevor ihr miteinander schlaft? Ja. Also ich habe ihr noch nicht gesagt, warum ich die vorher sehen möchte, aber sie ist da halt jetzt nicht so begeistert. Dieses heißt ja im Klartext, dass du ohne die Pornos keinen richtigen hochkriegst, oder was, bei ihr? Nee, bei ihr jetzt nicht, nee. Also nicht so immer. So krass ist das. Ja. Ja, also das Problem ist halt auch schon, dass ich einmal fremdgegangen bin, obwohl ich sie halt so liebe. Ne? Mhm. Das ist halt die Problematik. Gut, habe ich ja auch nicht gesagt. Finde ich auch von mir, das ist halt nicht korrekt. Hast du ihr denn mal gesagt, dass du nicht so zufrieden bist mit dem Bauch? Ja, ich habe es mal angedeutet, aber ihr das richtig gesagt noch nicht. Mhm. Weil sie ja selber damit auch unzufrieden ist. Was macht sie denn gegen den Bauch? Ja gut, sie geht ins Fitnessstudio, Aerobic und sowas halt. Ne? Ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen, wenn du sagst, das ist sonst eine attraktive Frau, und dann kommt plötzlich so ein Ballon da vorne raus. Ja, so ein Ballon ist jetzt auch nicht, wie man das nicht so vorstellt. Ich habe fast den Eindruck, du übertreibst. Ich würde gerne ein Bild, ein Nacktfoto, nur um es zu beurteilen, für meine Freunde sehen, dann würde ich sagen, Markus, du hast einen Schuss. Nimm das doch nicht so ernst. Ja, ist also, ist wirklich so. Also ich habe da Probleme mit. Ich hoffe mal, vielleicht sehe ich das mal. Könnte es sein, also wenn du das jetzt so ernst nimmst, da kann ich ja gar nichts gegen argumentieren, ne, groß. Es ist ja eine Gefühlssache, ne? Ja, richtig. Da kannst du ja mit Ratio nicht ran, mit Worten. Könntest du dir vorstellen, dass du sogar deshalb diese Beziehung sein lässt, weil das nicht funktioniert? Ja, die Problematik ist halt, dass ich mir überlege, kann es sich noch ändern? Vielleicht, weiß ich nicht, in einem gewissen Zeitraum oder so, dass es sich ändert. Ich mache einen Vorschlag. Das ist erst drei Monate. Jo. Ne? Gib dieser Beziehung, die du ja doch hochschätzt, weil die Frau toll ist, gib dieser Beziehung doch auf jeden Fall nochmal eine Chance. Ja. Von, weiß ich jetzt mal nochmal, von drei Monaten. Und beobachte dich mal und versuche auch mal ein bisschen über deinen eigenen Schatten zu springen. Ja. Versuche einfach mal ein bisschen gegen dich anzugehen und lass auch mal die Hardcore-Streifen vorne weg. Versuch. Ich rede jetzt nur vom Versuch. Ne? Ja. In drei Monaten bist du schlauer. Dann kannst du vielleicht sagen, nein, es geht definitiv wirklich nicht. Es entspricht nicht meinem sexuellen Schemata und Reizmuster, pipapo. Ja, dann geht's halt nicht. Aber versuch es nochmal. Wenn die Frau das wert ist, dann versuch es auch nochmal. Es wird auch gelacht, wenn du das mit dem Bauch... Ja, das ist schon richtig. Dann legst du doch, der Bauch ist doch nicht da, wenn sie auf dem Rücken liegt, oder? Nee, dann wäre er nicht da, nur ein Leben lang auf dem Rücken. Aber ich meine, das ist... ja, ich stehe das mal vor. Das nein, ist doch, aber das ist schon mal ein Anfang. Legst du erstmal schön flach aufs Bett und liebkose sie und du siehst keinen Bauch. Und ich sehe keinen Bauch, richtig. Ja, siehst du, so kannst du dich da schon mal irgendwie austricksen. Ja gut, versuche ich das mal. Ne, die muss ja nicht gleich auf dir sitzen. Nee. Ja? Ja. Markus, in diesem Sinne. Jo, Domian. Tschüss. Alles Gute, ne? Danke, ja, tschüss. Michael, 24. Ja, genau. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Domian. Mein Thema ist Kinderpornografie im Internet. Michael, kannst du ein bisschen lauter reden? Kinderpornografie im Internet ist mein Thema. Ich habe also gestern durch das Chatten Kinderpornos entdeckt. Und weiß eigentlich also nicht, wie ich mich jetzt im Großen und Ganzen verhalten soll. Einfach so durch Zufall hast du es entdeckt, ne? Ja, das heißt durch Zufall. Im Grunde schon, weil ich war im Chatraum drin und da hat jemand Bilder gesucht und derjenige hat mir dann welche geschickt, weil ich gefragt habe, was er sucht. Ich hatte also gar keine im Großen und Ganzen, aber er hatte halt welche geschickt und das waren halt Kinderpornos. Ach, der hat dir dann Kinderpornos geschickt? Ja. Mhm. Und ich hatte also... Michael? Jetzt ist die Leitung weg. Wir versuchen das nochmal. Oder, wenn der Michael mich jetzt noch hören sollte, bin ich der Meinung, dass du auf jeden Fall so schnell wie möglich die Polizei benachrichtigen solltest und die Polizei auf diesen Chatraum aufmerksam machen solltest. Wenn du mich jetzt noch gehört hast, wir versuchen es nochmal. Dann geht's weiter mit Alexa, 19 Jahre alt. Alexa, hallo? Hallo, ja. Ja, Alexa, schönen guten Morgen. Ja. Was ist dein Thema? Erstmal möchte ich sagen, also die Themen vorher haben mich schon ziemlich aufgewühlt und auch verunsichert. Ja. Ja, und dann möchte ich sagen, also meine Freundin zuguckt, also ich bin momentan in lesbischen Beziehung. Und die sich auch schon gewundert hat, was in letzter Zeit mit mir los ist. Also ich bin ziemlich verschlossen und auch ziemlich abweisend zu ihr. Und ich möchte halt mal sagen, was passiert ist. Und ich möchte das alles mit ihr gemeinsam durchstehen. Du möchtest quasi jetzt meine Sendung benutzen, um auch deine Freundin anzusprechen. Also ich weiß nicht nur, aber ich weiß, dass sie auch zuhört, ja. Ja, okay, also, dann mach es mal. Also ich sag mal, die ganze Scheiße liegt schon ungefähr 2,5 Monate zurück. Darf ich dich nur kurz vorher fragen, wie lange du mit deiner Freundin zusammen bist? Ein Jahr. Mhm. Ja, da war ich auf einer Party. Allerdings muss ich sagen, also ich war auf Drogen. Mhm. Welche Drogen? Also damals habe ich 2 Pillen genommen, eine Line, also Peppen, eine Line Speed. Mhm. Und ja, da habe ich halt auch mit einem Jungen rumgemacht. Mhm. Ja, deswegen wollte ich es ja auch nicht sagen. Und eigentlich ist mir die Sache, also eigentlich auch ziemlich peinlich irgendwie. Mhm. Ja, hat rumgemacht und dann haben wir uns halt verdrückt. Und, Was habt ihr euch verdrückt? Ja, halt auf ein anderes Zimmer gegangen. Mhm. Ja, und halt, er wurde auch, ja, mit ein bisschen rumgemacht. Und ich habe aber gesagt, zu mehr habe ich keinen Bock oder ich habe eigentlich keine Lust, Musik oder so zu hören. Ne? Mhm. Und ja, dann wurde er halt ziemlich zudringlich. Ja. Was heißt das? Er ist zum Extrem gekommen eigentlich, ja. Er hat dich vergewaltigt? Ja. Würdest du das so stark ausdrücken? Mittlerweile schon. Also am Anfang dachte ich, ach scheiße, ich meine, so viele Leute können sagen, wir haben rumgemacht, mir hat Spaß oder ich habe Spaß gehabt, keine Ahnung. Aber mittlerweile weiß ich, oder ich denke einfach zurück an die Zeit und ich wusste, dass ich tagelang nicht pinkeln konnte, Schmerzen hatte beim Gehen. Also er hat dich gegen deinen Willen zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja, also ich war unheimlich verkrampft und hatte auch unheimlich viele, ich hatte Schmerzen, ja. Mhm. Obwohl ich habe nachher auch gar nicht mehr so viel mitgekriegt, also es war wie in Trance, also ich war weg einfach. Ich habe mich auch nicht gewehrt oder gar nichts in der Richtung gemacht. Und das hast du deiner Freundin, mit der du zusammen bist und die du lieb hast, das hast du ihr nicht erzählt? Nee. Warum nicht? Weil du dich schämst? Ja. Also, ja. Du schämst dich, dass du dich überhaupt so ein bisschen auf den eingelassen hast? Oder wofür schämst du dich? Ja, ich weiß nicht. Dass ich mit einem Mann geschlafen habe. Also, oder das ist halt. Aber du hast ja gar nicht mit dem schlafen wollen. Du hast ein bisschen mit dem rumgemacht. Du warst auf Drogen. Mein Gott, was macht man da nicht alles? Und das ist doch dann auch nicht so ganz schlimm, wenn man das dann auch gesteht. Und wenn man jemanden sehr lieb hat, kann man das auch verzeihen. Und ich bin sicher, dass deine Freundin, wenn sie dich sehr lieb hat, dir das verzeiht. Und ja, ich habe mit gar keinem darüber geredet. Also, ich hab eigentlich so gedacht, ach, diese Sache schiebst du beiseite. Mhm. Und hat geschehen, aber hat ja nun auch, vermute ich mal, so wie du das jetzt darstellst, und du klingst ja auch sehr fertig und sehr... Nee, darf ich noch was sagen? Ja. Mhm. Aber es hat noch einen ganz anderen Aspekt, also ich war beim Frauenarzt und ich bin in der 9. Woche schwanger. Ach du je. Wie bitte? Ich sage, ach du je, das ist natürlich jetzt, das verkompliziert alles ja enorm. Ja, also ich muss es sowieso abtreiben. Also meine Frau wegen den ganzen Drogen. Mhm. Sie hat auch gleich ein Drogenscreening gemacht. Und die Frauenärztin, die Frau. Ja, ist. Mhm. Also sie wusste, also ich meine, sie hat es gesehen oder keine Ahnung. Mhm. Jetzt ist eure Beziehung seitdem gestört. Ja. Und deine Freundin weiß überhaupt nicht, was los ist und woran sie ist im Moment. Ja. Was hat sie denn zu dir bisher gesagt? Hat sie... Wie fragt sie dich denn? Was sagt sie? Also am Anfang blieb sie noch, sag ich mal, ganz ruhig und hat einfach, hey, was ist los? Und aber ich habe halt ziemlich aggressiv reagiert und lass mich in Ruhe. Und also ich habe unsere ganze Beziehung eigentlich in Frage gestellt, hat das sowieso alles keinen Sinn. Und jetzt habe ich die Zeit nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ein Jahr seid ihr zusammen und wann ist dieses passiert? Wie lange ist das her? Vor 2,5 Monaten. Vor 2,5 Monaten. Das heißt, jetzt deine Freundin weiß seit 2,5 Monaten nicht, was mit dir los ist und sucht irgendwelche Gründe, sucht diese Gründe vielleicht auch in sich selbst und in eurer Beziehung und ist völlig konfus und weiß überhaupt nicht, woran sie ist. Ja. Was sich hoffentlich jetzt auflöst alles, wenn sie die Sendung sieht oder hört. Bist du sicher, dass sie dabei ist heute Nacht? Ich weiß, sie guckt die Sendung sehr gerne, ja. Mhm. Und sie wird dich natürlich auch erkannt haben jetzt. Ja. Da finde ich es auf jeden Fall schon mal gut, dass du hier angerufen hast, Mensch. Du hättest es ihr schon viel früher sagen müssen. Und dass sie zu dir steht und du hast jetzt so eine schwere Zeit durchzuhalten und dann brauchst du deine Freundin doch auch. Und ich schwöre dir, dass deine Freundin dir nicht böse ist. Dass sie wahrscheinlich jetzt in Tränen ausbricht und denkt, was ist die arme Alexa, was sie alles mitgemacht hat und was ihr noch bevorsteht. Ich hoffe, dass gleich das Telefon geht, wenn wir aufgelegt haben. Hm. Ja. Wie soll denn jetzt also weitergehen? Warst du auf einer Beratungsstelle schon? Was hat die Ärztin, der Frauenarzt gesagt? Ja, sie hat mir einen Abtreibungstermin gegeben. Obwohl ich den nicht eingehalten habe. Aber nee, weiter hat sie eigentlich nichts gesagt. Und du musst ja erstmal zu einer Beratung gehen. Ja. Alexa, also, ich hoffe sehr, dass deine Freundin jetzt gleich anruft. Und ich bin ganz sicher, dass sie zu dir stehen wird. Und ich hoffe, dass diese Zeit einigermaßen, ja, ohne schwere Narben an dir vorbeigeht. Obwohl, eine Weile wirst du natürlich damit zu kämpfen haben noch, natürlich. Mhm. Darf ich mal kurz was sagen? Ja. Ich meine, also Carola, wenn du es jetzt hörst, ich habe dich ganz verliebt und das tut mir alles ganz furchtbar leid. Carola, jetzt ruf mal schnell, ganz schnell die Alexa an und quatsch mit ihr. Wohnt ihr weit auseinander? Nein. Könnte es sein, dass sie sogar noch vorbeikommt? Ja. Mhm. Carola, dann ruf nicht an, dann fahr vorbei. Oder ruf vorher an und sag, ich komme. Okay. Tschüss, Alexa. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, Stefan. 17 Jahre alt. Ja, hallo. Stefan, schönen guten Morgen. Morgen. Was ist dein Thema? Ja, also ich habe momentan 4 Freundinnen gleichzeitig. Bitte. Ja. 4 Freundinnen hast du gleichzeitig? Ja, habe ich. Du Lustmolch. Ja. Mit 17 Jahren? Ja. Erzähl mal weiter. Ja, also es ist so, 2 aus Kassel und die eine aus Hamburg und eine aus München. Und wo wohnst du, in Köln? Ich wohne in Kassel. In Kassel, aha. In Kassel, ja. Mhm. Ja. Wissen denn die 4 Damen von ihrem Glück, dass sie nicht alleine sind? Nein. Keine? Nein. Auch nicht die beiden Kasslerinnen? Nein. Du hast deinen Fernseher nicht ganz leise geschaltet. Das höre ich. Ja, ich merke es auch gerade. Dann bitte dreh mal ganz runter. Ja, habe ich. Wie lange läuft denn das jetzt schon mit den 4 Frauen? Also alle 4 erst seit 3 Tagen jetzt. Ach so, seit 3 Tagen. Und vorher, wie viele waren es da? Ja, davor waren es 3 und davor 2 und davor 1. Also ist. Und wie lange bist du jetzt mit der längsten zusammen? Das sind jetzt 3,5 Monate, ja. Mhm. Ja. Warum lässt du dich denn auf sowas Hochkompliziertes ein? Das wird ja immer die Schlinge wird ja immer enger für dich. Ach, es geht eigentlich. Ach so. Also, mittlerweile kriege ich das alles so ganz gut auf die Reihe, ja. Es geht halt. Weil, ich weiß nicht, irgendwie eine Freundin, das ist mir einfach zu wenig. Dir ist eine Freundin zu wenig. Ja. Ich sag dir mal, dann hast du noch nicht die richtige Frau getroffen. Dann hast du ja irgendeine langweilige Nudel da. Auch die sind alle 4 eigentlich recht interessant. Aha. Stell dir mal vor, das wäre umgekehrt. Du wärst ein Freund von einem Mädchen und du bekämst hinterher mit, dass die noch 4 andere Jungs hat. Was würdest du da sagen? Ja gut. Wäre natürlich auch irgendwie, ja gut, ich meine, kommt drauf an, also. Wäre nicht so schmeichelhaft, ne? Ja, klar. Fändest du auch nicht so gut, ne? Ja. Würdest du dich ärgern? Ja, klar. Ja. Und du machst das mit den armen Mädchen. Ja. Ich meine, das sind alles auch keine festen Beziehungen oder sowas, wo ich jetzt sage, ja, ich liebe dich auf immer und ewig. Genau, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Sind das jetzt für dich einfach nur so Sexgeschichten oder spielst du schon diesen Mädchen vor, dass du mit jeder zusammen bist, dass ihr eine Beziehung habt? Spielst du denen das vor? Nö, eigentlich nicht. Also ich meine, ich habe allen auch gesagt, ja, halt eine lockere Beziehung, eine offene Beziehung und... Okay, das beruhigt mich ja schon mal. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich den Mädchen da voll habe. Ja, Liebe auf immer und ewig und... Aber die würden schon gerne mehr, vermute ich mal, ne? Oder? Oder sind die auch so drauf und denken, na, ist eine lockere Geschichte, mal gucken. Ja, soweit ich das weiß, eigentlich schon, ja. Ach so, na, dann ist es ja relativ harmlos. Ja. Das ist ja weniger verschärft. Ja. Hast du noch Lust auf vielleicht auf 5 oder dass das noch mehr werden? Auch 4 reichen mir momentan. Du bist jetzt ausgelastet. Ich meine, die einen wohnen ja weit weg, ne? Von Kassel nach Hamburg ist weit und... Ja, ich meine, es geht eigentlich so mit der Deutschen Bahn oder sowas, ist man eigentlich 3-4 Stunden da oben. Ja, aber du bist ja noch gar nicht lange mit denen zugangen. So viel hin und her gereist kannst du noch gar nicht sein. Auch gut, ich meine, in Hamburg war ich bis jetzt noch nicht. Mhm. Also die kenne ich halt nur so übers Internet und so. Telefonieren und Fotos ausgetauscht und sowas. Ja. Aber in München war ich bis jetzt schon 3-mal und ja, es war eigentlich bis jetzt immer ganz lustig. Ich war 2-mal übers Wochenende da und 1-mal 2 Wochen da gewesen und so. Ja, es war eigentlich recht lustig. diejenige, mit der du am längsten zusammen bist, was du gerade gesagt hast, die kommt aus Kassel? Die kommt aus Kassel, Ja. Ja. Also, solange du den Frauen nicht die große Liebe davor gaukelst, ja. Wollen wir mal nicht so sein, ne? Es wird wahrscheinlich, sowieso nicht so ganz lange dauern, vermutlich. Ja. Stefan, tschüss. Okay. Tschüss. Stefan aus Kassel mit so vielen Frauen. Jetzt begrüße ich herzlich Andreas, 18 Jahre, und irgendwo ist auch ein Markus, der ist auch 18 Jahre alt. Ja, richtig. Wen habe ich denn zuerst dran? Andreas. Andreas. Um was geht's? Ja, also... Andreas, bitte den Fernseher ganz leise schalten. Ach so, ja. Sorry. Ja, es ist schon das Echo. Ja. Also, der Markus und ich, wir haben vorgestern halt, haben wir dem sein Vater, also der Bauarchitekt, mit dem sein Auto halt mal nachts ausgeliehen, ein Mercedes SLK, ja, und sind damit halt, also wir wohnen in der Nähe von Trier und sind damit nach Köln gefahren, weil das schon doch eine ziemliche Entfernung ist, aber so vom Spritwert nicht aufgefallen, weil wir Geld halt haben. Ja. Also, wir haben ja aufgetankt und so, aber es wäre nicht aufgefallen, wenn wir nicht gerade geblitzt worden wären, kurz vor Köln. Mhm. Ja. Aber und es ist. Keiner hat einen Führerschein von uns beiden. Ihr habt keinen Führerschein. Ich würde gar schon sagen, naja, so schlimm ist es ja dann auch nicht. Es ist nichts passiert, aber ihr habt keinen Führerschein. Seid ihr wahnsinnig? So was zu machen? Seid ihr beide, wer ist gefahren? Markus. Und der ist dann auf dem Blitz auch drauf. Ja. Was? Und der ist auch geblitzt worden. Der ist auf dem Bild dann auch drauf. Ja, ich nehme da mal an. Ja. Und du, hast du es gebeichtet bei deinem Vater? Nein, noch nicht. Ich hoffe mal, dass die Sendung hier hören. Auch meine Eltern, weil unsere Eltern sind ziemlich streng. Und bevor dann halt den Strafzettel ins Haus flattert, ja. Besteht denn die Chance, dass deine Eltern die Sendung hören und sehen? Ja, die gucken die öfters. Ja, und die wissen jetzt auch schon Bescheid, ne? Ihr wohnt in Trier. SLK und ausgeliehen. Die haben das aber nicht bemerkt, dass der Wagen weg war. Nein. Überhaupt nicht. Bis jetzt noch nicht. Er hat, wie gesagt, wir haben wieder genauso weit vollgetankt und so. Deswegen, normal wäre es nicht aufgefallen. Gib mir mal den Markus eben. Ja, okay. Hi. Hi Markus. Dumm gelaufen, ne? Ja, kann man so sagen. Wie sind deine Eltern drauf? Ja, mein Vater, der ist ziemlich streng und ja, meine Mutter eigentlich auch. Was meinst du, was da euch jetzt droht, wenn das... Es kommt ja raus. Entweder ist es jetzt schon raus, oder spätestens, wenn die Benachrichtigung der Polizei kommt. Ja, ich denke mal, dass ich... Also mein Führerschein kriege ich von meinen Eltern bezahlt. Und da denke ich mal, kann ich mal dann abschreiben. Und du kannst dir, glaube ich, auch abschreiben, jetzt für die nächste Zeit den Führerschein zu machen? Ja, ich glaube für 3 Jahre oder so. Ich weiß nicht genau, was ist eine Weile hin? Welcher Teufel hat euch denn geritten, das zu machen? Einfach so. Für die Langeweile. Langeweile. Gar nicht drüber nachgedacht, was passieren hätte können. Nee, ich habe das schon früher mal so öfters überlegt. Mein Auto ist ziemlich geil. Aber dass ich das mal mache, ich weiß nicht. Ja. Wir wollen mal froh sein, dass zumindest nichts passiert ist. Ja. Das hätte ja auch noch ein schlimmer Unfall passieren können. Ja, klar. Jetzt könnte es gleich also sein, dass Andreas, die Eltern... Lebt der Andreas bei den Eltern noch? Ja, klar. Dass die gleich schon in sein Zimmer kommen, oder wie? Nee, der ist jetzt bei mir. Ach, der ist bei dir, ja. Also, dann gibt's vielleicht eine böse Überraschung, wenn er gleich nach Hause kommt. Das kann gut sein, ja. Dann gibst du mir den Andreas nochmal Schuss. Ja, sicher. Deine Sendung ist gut. Dankeschön. Sagen, ne? Tschüss. Ciao. Ja. Ja, Andreas, das kann gleich heiß werden, ne, wenn du nach Hause kommst. Ja, ich denk schon. Ja, gut, heute fahr ich nicht mehr heim. Morgen also, früh. Willst du vielleicht via TV deinen Eltern irgendwas noch sagen? Jetzt hier? Ja, dass es mir leid tut und ja, normal hätte ich das mitgemacht, aber es war halt Langeweile und wir kamen halt beide so auf die Idee. Ja. Ja, das war's. Also. Ich glaube, dass ich das nochmal gut machen kann. Das ist natürlich für dich auch, der Führerschein, erstmal kannst du dir abschminken, ne? Ja gut, ich war noch nicht dran, weil Markus wird das schlimmer sein, weil er nächste Woche seine theoretische Prüfung... Ach, der war schon dabei, hat er mir gar nicht so gerade so klar erzählt. Ja, stimmt. Ja. Naja. Na gut, also nicht gut, da müsst ihr jetzt durch, ne? Jetzt habt ihr Scheiße gebaut, jetzt müsst ihr das auch auslöffeln. Löffelchen für Löffelchen. Okay. Ihr beiden, macht's gut. Okay. Und lasst die Finger vom Auto. Ja. Vom SLK, wo ist ein scharfes Auto. Und du machst weiter mit deiner Sendung. Scharfes Auto, danke. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. So, jetzt habe ich noch den Christian und der ist 13 Jahre alt. Hallo Christian. Ja, hi. Hi. Na, was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist, meine Mutter ärgert mich andauernd mit dem Thema Sex. Ja, hört sich jetzt vielleicht doof an, aber... Hört sich komisch an, was, ja, was, inwiefern denn? Ja, also, sagen wir, wenn meine Freundin da ist, dann sagt sie, ja, geh doch mal näher dran, flüstert sie mir dann ins Ohr. Ehrlich? Ja, und dann so auffällig alles. Ausfällig? Ja, und dann ist mir irgendwie sehr peinlich, also... Also die drängt dich quasi, dass du mehr an deine Freundin rangehst, rangehen sollst. Weil ich bin auch sehr schüchtern, also gebe ich auch zu. Aber du hast schon eine Freundin? Ja. Wie lange schon? Ja, seit einem halben Jahr, glaube ich, jetzt schon. Und was sagt deine Mutter dann noch so? Die sagt, geh näher ran. Sagt die auch was doch noch Direkteres? Ja, sagt, geh doch mal, knutsch die doch mal oder küss die doch mal und all sowas. Also das findest du richtig blöd, ne? Das ist ja, nicht zum Lachen. Nee, und das geht mir echt auf den Leim, also. Das finde ich nicht so gut. Sagt deine Mutter denn auch sogar, dass ihr miteinander schlafen sollt oder so? Ja, so noch nicht direkt, aber sagt sie, wenn das mal so weit ist, dann dann bekomme ich Kondome von ihr, wenn ich kein Geld habe oder so. Also, ich meine, das ist ja okay, wenn deine Mutter da so offen ist und dir das dann auch anbietet. Aber ich will dir sagen, Christian, wenn du keine Lust oder noch das alles nicht möchtest, ne, dann lass dich auch nicht von deiner Mutter dahin drängen. Ja. Du musst das für dich entscheiden. Wenn du Spaß dran hast, dann mach das mit deiner Freundin, wenn ihr beide Spaß dran habt. Aber wenn ihr keinen Spaß dran habt, lasst euch Zeit. Du bist so jung noch. Du kannst doch noch ein Jahr warten oder du kannst doch noch 2 Jahre warten. Ja, meine ich auch. Also meine Cousine... Also besser gesagt, meine Cousinen, die halten auch zu mir, die sagen auch, ach, lass dich da jetzt nicht so fertig machen von... Auf keinen Fall. Christian, ich war erst 16 Jahre alt, als ich das erste Mal mit einem Mädchen geschlafen habe. So. Also lass dir da bloß nichts einquatschen, auch wenn deine Mutti das da sagt. Ja, ich habe auch schon ein paar Mal zu meinen Cousinen gesagt, also ab allerspätestens ab 16, also da vielleicht mal über das Thema nachdenken. Sag deiner Mutter mal ganz klar, dass sie dich in Ruhe lassen soll. Ja. Und wenn das nichts nutzt, dann sag's ruhig nochmal. Alles Gute. Ja, und dann noch ein Lob an deine Sendung. Danke. Und viele Grüße von Speedy und Claudia. Na klasse. Ich danke dir herzlich, Christian. Tschüss. Okay, tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von Domian. Ich bedanke mich bei Gerald Baas, Wolfram Spikowski, Nina Hellenkemper, Roland Lohr, Markus Liebetanz, Karl Park, Tim Stienauer, Anja Schönhardt, Elke Dunalski. Unsere Themen nächste Woche, Dienstag heißt das Thema Meine Krankheit ist mir peinlich und Donnerstag heißt das Thema Mama Söhnchen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und freue mich auf die Nacht von Montag auf Dienstag. Da sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und WDR Fernsehen. Macht's gut. Bye bye. Ciao.